So soll das Leben sein? Das glauben Sie? Ja, finden Sie denn, dass es anders sei? Ich denke schon. Dann sagen Sie doch, wie? Das ist eben die Schwierigkeit dabei. Der tut, als ob es überall so wäre. Was hat euch denn im letzten Lied gefehlt? Das ganz Persönliche. Das Familiäre. Sie wollen was aus der privaten Sphäre. Ganz recht. Die Politik liegt uns zu fern. Dann singt doch mal was anderes. Aber gern. Na und? Das Lied von dem möblierten Herrn.